Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 85. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Diesmal können alle Läufer und Innen getrost die lange Route wählen. Mir bleibt gerade noch Zeit, meine Sendungsgäste vorzustellen. Zunächst hören wir Radha Anjali mit drei letzthin nicht mehr untergekommenen Abschnitten. Anschließend setzt Jörg Türschmann mit Lesung und Kommentar fort. Erfreulicherweise wird er uns nächstens mit der Passage über Delacroix nochmals begegnen. Ludwig Feuerbach. Der Begründer der sogenannten Wunschtheologie ist Ludwig Feuerbach, der Sohn des berühmten Kriminalisten Anselm Ritter von Feuerbach. Er begann als Schüler Hegels, wandte sich aber von ihm bald ab, indem er den absoluten Geist als den abgeschiedenen Geist der Theologie bezeichnete, der in Hegels Philosophie noch als Gespenst umgehe. Diese sei nur eine scheinbare Negation der Theologie, in Wahrheit aber selbst wieder Theologie. Seine Hauptwerke sind das Wesen des Christentums vom Jahr 1841 und die Vorlesungen über das Wesen der Religion, die im Winter 1848 auf 1849 in Heidelberg gehalten, bald darauf in Buchform erschienen. Der Grundgedanke, den er in allen seinen Schriften mit lästiger Unermüdlichkeit wiederholt, liegt in dem Satz: Wie die Natur aber als ein Gegenstand und Wesen der menschlichen Wünsche und der menschlichen Einbildungskraft der Kern der Naturreligion ist, so ist der Mensch aber als Gegenstand und Wesen der menschlichen Wünsche, der menschlichen Einbildungs- und Abstraktionskraft der Kern der Geistesreligion, der christlichen Religion. Homo homini Deus est. Gott schuf sich nicht die Menschen nach seinem Bilde, sondern die Menschen schufen sich Gott und Götter nach ihrem Bild. Der Mensch ist Anfang, Mittelpunkt und Ende der Religion. Das Geheimnis der Theologie ist die Anthropologie. Ein Gedanke von idiotischer Einfachheit, der alle Rätsel mit einem Schlage löst und Feuerbach zu der Konstatierung veranlasst: Im Gebiete der Natur gibt es noch genug Unbegreifliches. Aber die Geheimnisse der Religion, die aus dem Menschen entspringen, kann er bis auf den letzten Grund erkennen. Die Ethik, die aus dieser neuen Theologie fließt, ist etwa folgende: Wie der Dichter nicht mehr die Musen anruft, der Kranke nicht mehr vom Gebet Heilung erhofft, sondern vom Arzt, so wird man mit der Zeit auch aufhören, die Sittengesetze als Gebote Gottes zu betrachten. An die Stelle des Glaubens an Gott wird der Glaube an uns selbst treten. Hier taucht die straußische Gleichung auf. Der Sohn Gottes ist die Menschheit. Anfangs tut Gott Wunder im Glauben des Menschen. Endlich tut der Mensch selbst Wunder. Kraft seiner Herrschaft über die Natur. Die einzige Vorsehung der Menschheit ist ihre Bildung, ihre Kultur. Das Christentum ist eine fixe Idee, welche mit unseren Feuer- und Lebensversicherungsanstalten, unseren Eisenbahnen und Dampfwegen, unseren Pinakotheken und Glyptotheken, unseren Kriegs- und Gewerbeschulen, unseren Theatern und Naturalienkabinetten im schreiendsten Widerspruch steht. Wie man sieht, ersetzt die Anthropologie in der Tat die Theologie. An die Stelle der religiösen Erbauung tritt der Unterricht in Ballistik und Maschinenbau. An die Stelle der Kirche die Bildgalerie und die Käfersammlung. An die Stelle der Vorsehung der Weichenwärter und der Versicherungsagent. Diese Plattitüden, Produkte lederner Halbbildung, was angesichts der vielseitigen Kenntnisse Feuerbachs paradox klingen mag, aber nur für den, der den Unterschied zwischen Wissen und Bildung ignoriert, gipfeln in dem grobkörnigsten Sensualismus. Wahrheit, Wirklichkeit, Sinnlichkeit sind identisch. Sonnenklar ist nur das Sinnliche. Das Geheimnis des unmittelbaren Wissens ist die Sinnlichkeit. Wir sollen nichts lesen und studieren als die fünf Evangelien unsere Sinne. Sie finden ihre krönende Pointe in dem berühmten Weltanschauungskalauer: Der Mensch ist, was er ist. Und bezwecken, wie dies Feuerbach in dem Schlussappell seiner Heidelberger Vorlesungen aussprach, die Menschen aus Gottesfreunden zu Menschenfreunden, aus Betern zu Arbeitern, aus Kandidaten des Jenseits zu Studenten des Diesseits, aus Christen, welche ihrem eigenen Bekenntnis und Geständnis zufolge halb Tier, halb Engel sind, zu Menschen, zu ganzen Menschen zu machen. Es gibt wie eine Tiefe der Leere eine Abgründigkeit der Flachheit. Diese hier ist unausmessbar. Neptun, Aktualismus, Stereoskop und Galvanoplastik. Inzwischen machte das Studium des Diesseits beständige Fortschritte. Nachdem Herschel 1781 den Uranus entdeckt hatte, stellten sich in dessen Bahn unerklärliche Abweichungen heraus. Le Verrier gelangte zu der Überzeugung, dass nun ein Planet die Ursache dieser Störungen sein könne und dieser jenseits des Uranus liegen müsse. Durch langwierige, scharfsinnige Untersuchungen gelang es ihm, genau den Ort des supponierten Sterns für ein bestimmtes Datum festzustellen. Und als er im September 1846 den Beobachter der Berliner Sternwarte ersuchte, nach dem Planeten zu suchen, fand dieser ihn noch am selben Tage an dem bezeichneten Platz. Es war dies ein Triumph der reinen Spekulation. Mit der Spitze seiner Feder, wie der berühmte Naturforscher Arago sagte, hatte Le Verrier einen neuen Weltenkörper entdeckt. Der Neptun, wie man ihn nannte, hat eine Umlaufzeit von fast 165 Erdenjahren und galt bis vor kurzem als der fernste Trabant der Sonne. Es gibt aber sicher viele noch entlegenere, woran die Astronomen bloß deshalb nicht glauben, weil sie die sonderbare Eigentümlichkeit haben, die Verhältnisse des Weltalls mit der Leistungsfähigkeit ihrer optischen Apparate zu identifizieren. 1838 entdeckte Schleiden die Pflanzenzelle und ein Jahr darauf Schwann die Tierzelle. Die einheitliche Zusammensetzung aller Lebewesen aus sehr ähnlich gestalteten Elementarorganen war enthüllt. Beide Forscher unterschieden bereits als Hauptbestandteile der Zelle die Membran, den flüssigen Inhalt, den Kern und eine besondere körnerführende Substanz, die höchst eigentümliche Bewegungen ausführte und von dem hervorragenden Botaniker Hugo von Mohl, der über sie genauere Untersuchungen anstellte, mit dem bedeutsamen Namen Protoplasma getauft wurde. Im Jahr der Juli-Revolution widerlegte Charles Lyell Cuviers Lehre von den Erdrevolutionen, indem er die bisherigen geologischen Veränderungen auf noch heute wirksame Ursachen, Actual Causes, zurückführte. Angenommen, wir könnten mit einem Blicke die Erdgeschichte der letzten 5000 Jahre umfassen, alle vulkanischen Kegel, alle Verwerfungen, Senkungen und Hebungen, alle neuen Meerbuchten und Landzungen, die in dieser Zeit entstanden sind, und wir stellten uns dann vor, diese Metamorphosen seien innerhalb eines einzigen Jahres vor sich gegangen, so würden wir auf die Wirksamkeit fortwährender Katastrophen schließen. Diesen Fehler haben die Geologen begangen. Sie operierten mit Jahrhunderten, wo es sich um Jahrtausende handelte, und mit Jahrtausenden, wo die Sprache der Natur auf Jahrmillionen hinweist. 1838 konstruierte Wheatstone sein Spiegelstereoskop, durch das er ermöglichte, die Gesetze des binokularen Sehens genauer zu studieren. Es werden darin von demselben Objekt zwei verschiedene Bilder gezeigt. Dem rechten Auge ein Bild, das das Objekt perspektivisch darstellt, wie es vom Standpunkt des rechten Auges gesehen werden würde. Dem linken Auge ein Bild, wie es dem linken Auge erscheinen würde. Hierdurch entsteht die Täuschung, als hätten wir einen körperlichen, dreidimensionalen Gegenstand vor uns. Die Anschauung der tiefen Dimension entsteht also erst durch das Sehen mit beiden Augen. Und infolgedessen kann ein Gemälde, da es immer nur den Standpunkt eines Auges wiederzugeben vermag, niemals die Illusion voller Wirklichkeit erzeugen. Faraday entdeckte und erforschte 1831 das Phänomen der Induktion, der Erzeugung elektrischer Ströme durch andere, Volta-Induktion und durch Magnetismus, Magnetoinduktion. Eine Umkehrung der bereits früher beobachteten Erscheinung, dass der elektrische Strom imstande ist, einen Eisenstab vorübergehend, einen Stahlstab dauernd magnetisch zu machen. Hieran schloss Faraday die weitere, noch viel fundamentalere Feststellung, dass der Magnetismus eine allgemeine Eigenschaft der Materie ist, da alle Stoffe magnetisiert werden können, sogar Flüssigkeiten und Gase. Ferner gab er eine Theorie der elektrolytischen Vorgänge. Da diese hauptsächlich an Salzen beobachtet werden, die in Wasser gelöst sind und jedes Salz aus Metall und dem sogenannten Säurerest besteht, dem, was übrig bleibt, wenn in einer Säure der Wasserstoff durch Metall ersetzt wird. So nannte er diese beiden Bestandteile, in die der Strom die Flüssigkeit zu zerlegen vermag, Ionen, Wanderer, und zwar den einen, der an der Anode auftritt, der Platte des Elements, die mit dem positiven Pol der Stromquelle verbunden ist, Anion, den Hinwandernden, den anderen, der sich an der Kathode ansetzt, der Platte, die mit dem negativen Pol verbunden ist, Kation, den Wegwandernden, und stellte den Satz auf: Bei jeder Elektrolyse scheidet sich das Metall an der Kathode ab, es ist immer Kation, der Säurerest, Salz minus Metall an der Anode, er ist immer Anion. Dies führte 1837 Jacobi auf die Erfindung der Galvanoplastik. Da die Kathode durch die elektrolytische Tätigkeit des galvanischen Stroms mit Metall belegt wird, so kann man jeden dort befindlichen Gegenstand verkupfern, versilbern, vergolden, verzinnen, vernickeln, je nachdem man als Metallsalz, Kupfervitriol, salpetersaures Silber, Goldchlorid oder andere geeignete Zusammensetzungen wählt. Das Energiegesetz. Faraday sprach auch als erster aus, dass Licht, Wärme, Elektrizität und Magnetismus nur verschiedene Manifestationen derselben Naturkraft seien, und dies führte zur Entdeckung des bereits erwähnten Energiegesetzes. Es wurde zuerst 1842 von Robert Mayer aufgestellt, ein Jahr darauf von dem Dänen Kolding und um dieselbe Zeit von dem Engländer Joule, ohne dass die drei voneinander wussten. Indes haben wir schon in der Einleitung dieses Werkes die Ansicht vertreten, dass die Prioritätsfrage nur in Patentangelegenheiten von Bedeutung sei, während es sich bei Gedanken darum handle, wer sie am schärfsten formuliert, am klarsten erleuchtet und am umfassendsten zur Anwendung gebracht habe. Dieses Verdienst gebührt hier unzweifelhaft Hermann von Helmholtz, einem der fruchtbarsten Forscher, gedankenreichsten Gelehrten und besten deutschen Schriftsteller seines Jahrhunderts, der im Gegensatz zu Strauss tatsächlich auf das Prädikat der stilistischen Klassizität Anspruch machen darf. Eugen Düring hat in zwei leeren Bänden in seiner rohen und echolalischen Manier Robert Mayer als Märtyrer und Galilei des 19. Jahrhunderts hinzustellen versucht. Ist aber schon das Märtyrertum Galileis, wie wir bereits im ersten Buch darlegten, eine melodramatische Lesebuchlegende, so ist die Geschichte von der angeblichen Verfolgung Mayers durch die zünftige Wissenschaft ein pures Produkt boshafter Sophistik. Nachdem die gesetzliche Frist abgelaufen war, deren jede neue Erkenntnis zu ihrer Einbürgerung bedarf, wurde er nicht nur mit akademischen Ehrungen überschüttet, sondern sogar mit dem persönlichen Adel bedacht, was bei der prinzipiellen Rückständigkeit aller Regierungen ein besonderer Beweis dafür ist, dass er nichts weniger als verkannt war. Und gerade Helmholtz, den Düring als Plagiator zu entlarven sucht, war der Erste, der Mayers Priorität feststellte, obgleich er ganz selbstständig zu denselben Resultaten gelangt war. Das Energiegesetz besagt, dass die Summe der Kräfte, die im Weltall vorhanden sind, eine konstante Größe darstellt, die weder vermehrt noch vermindert werden kann. Und Energie, wo sie zu verschwinden oder plötzlich aufzutauchen scheint, bloß aus einer Erscheinungsweise in die andere übergeht, indem sich fortwährend lebendige Energie oder Energie in Aktion, in potenzielle Energie oder Energie als Spannkraft umsetzt und umgekehrt. Außerdem lassen sich alle Energieformen ineinander verwandeln. Die Dampfmaschine macht aus Wärme mechanische Arbeit. Mechanische Vorgänge wie Stoß oder Reibung erzeugen Wärme. Jeder Wärmeeinheit entspricht ein bestimmtes Arbeitsäquivalent. Der Wärmemenge, die die Temperatur eines Pfunds Wasser um einen Grad erhöht, die Kraft, deren es bedarf, um ein Pfund 425 Meter hoch zu heben. Wenn ich eine Armbrust spanne, so investiere ich in sie Arbeitskapital, das latent bleibt. Schieße ich sie ab, so überträgt sie dieses auf den Bolzen. Bei einem fallenden Körper wird die Arbeit, die nötig war, um ihn emporzuheben, in Bewegung umgesetzt. Bei den Wassermühlen bildet die Gravitationsenergie des Wassers die Triebkraft, bei den Wanduhren die Schwere der Gewichte. Beim Übergang gasförmiger Körper in den flüssigen, flüssiger Körper in den festen Aggregatzustand wird Wärme frei. Im umgekehrten Fall wird sie gebunden. Auch bei den chemischen Vorgängen wird Wärme entweder verbraucht oder kommt zum Vorschein. Energie kann weder vernichtet noch neu gebildet werden, sondern wo ein Posten gelöscht wird, taucht er anderswo in genau derselben Höhe wieder auf. Diese Anschauung, die aus dem Naturganzen ein großes Konto kohärent macht, worin abwechselnd belastet und erkannt wird, konnte durchaus nur in einem Zeitalter der Bürgerherrschaft geboren werden. Guano, Hydrotherapie, Morsetaste und Daguerreotyp. In dem Zeitraum, von dem wir reden, vollbrachte die Wissenschaft auch einige sehr zeitgemäße praktische Leistungen. Justus von Liebig, der das erste chemische Laboratorium begründete und 1844 seine chemischen Briefe herausgab, ein sprachliches Meisterwerk, das sogar die Bewunderung Jakob Grimms erregte, schuf die Agrikulturchemie. Er ging dabei von der Erwägung aus, dass die Pflanzen zu ihrem Gedeihen nicht bloß gewisser allgemeiner Bedingungen wie Licht, Feuchtigkeit, Wärme bedürfen, sondern auch eines entsprechenden Bodens, der ihre notwendigen Nährstoffe enthalte. Seien diese nicht vorhanden, so müssten sie ihnen in Form von Dünger zugeführt werden. Während Ammoniak für alle unerlässlich ist, bevorzugt die eine außerdem Kalk, die andere Kali, eine dritte Phosphorsäure. Diese Stoffe lassen sich aber in Fabriken bereiten. Alsbald traten landwirtschaftliche Versuchsanstalten ins Leben und es entwickelte sich die Düngerindustrie. Für die Gewinnung von Phosphorsäure fand man in Chile ein Phosphatreservoir im Guano, dem Vogelmist, der dort in riesigen Mengen angehäuft war. Und wie Liebig aus Unrat die schönsten Blumen hervorzauberte, so verwandelte Friedrich Ferdinand Runge, der 1834 im Steinkohlenteer das Anilin entdeckte, Schmutz in herrlichste Farben. Der Landmann Vinzenz Priesnitz beobachtete, wie ein angeschossenes Reh seine Wunde in einem Quellentümpel zur Heilung brachte und gelangte dadurch auf den Gedanken, Krankheiten bloß mit kaltem Wasser, feuchtwarmen Packungen, Luft und Diät zu behandeln. Er begründete in seiner Vaterstadt Gräfenberg die erste therapeutische Anstalt dieser Art. Sein Nachbar und Todfeind Johann Schroth in Lindewiese ärgerte sich hierüber sehr und der Neid inspirierte ihn zu einem Heilverfahren, das noch primitiver und noch rationeller war. Er ließ seine Patienten einfach hungern und dursten und hatte damit den größten Erfolg, da ja tatsächlich ein großer Teil der Krankheiten vom Essen und Trinken kommt. Die zünftige Medizin hat es nicht gern, wenn man sie an diese beiden Bauern erinnert. Die beiden charakteristischsten Erfindungen des Zeitalters aber sind die Telegraphie und die Fotografie. Die beiden ersten Menschen, die miteinander telegrafisch verkehrten, waren zwei berühmte deutsche Gelehrte, die Göttinger Professoren Gauss und Weber, die ihre Laboratorien durch Drähte verbanden. Dann kam Steinheil durch Zufall auf die Entdeckung, dass es gar nicht nötig sei, doppelte Drähte zu legen, da die Erde die Rückleitung besorge. Ihre Vollendung erhielt die Erfindung aber erst 1837 durch Morse, den Ersinner des Schreibtelegraphen. Dieser beruht darauf, dass der Strom in der Empfangsstation einen Elektromagneten erregt, der dadurch einen Anker anzieht und einen am Ankerhebel angebrachten Stift herabdrückt. Dessen Bewegung dient dazu, auf einen abrollenden Papierstreifen Zeichen einzudrücken. Ist der Strom nur ganz kurz, so entsteht ein Punkt, dauert er etwas länger, so erscheint ein Strich und aus verschiedenen Kombinationen der Punkte und Striche besteht das Morse-Alphabet. Die telegrafischen Stationen, die daraufhin errichtet wurden, hatten zunächst nur Versuchscharakter, aber seit der Mitte der 40er Jahre begannen sie sich, zumal da inzwischen wesentliche Verbesserungen hinzugekommen waren, mit großer Schnelligkeit zu vermehren. Das Verfahren der Fotografie oder, wie man sie anfangs nannte, Daguerreotypie, wurde zuerst von dem Pariser Theatermaler Louis-Jacquemont Daguerre publiziert, der es zusammen mit Nicéphore Niépce erfunden hatte. Sie erzeugten zunächst Bilder auf Silberplatten. Zum Erfinder der Papierfotografie wurde Henry Ford Talbot, indem er Papierbogen mit Silbernitrat überzog. Er sagt darüber in dem Bericht an die Royal Society: Das vergänglichste Ding, das sprichwörtlich gewordene Symbol alles dessen, was dahin schwindet und nur von momentaner Dauer ist, der Schatten, lässt sich für alle Zeit in einer Lage festhalten, die ihm nur für einen Augenblick zuzukommen schien. Er machte 1835 mittels einer Kamera Obscura Aufnahmen von seiner Villa, die, wie er sagte, die erste sei, die ihr eigenes Bild gezeichnet habe, und fand auch bereits ein Fixierungsverfahren. Ranke. Durchaus dem Zeitalter des Realismus, der Fotografie und des Weltverkehrs gehört auch der größte deutsche Geschichtsschreiber des 19. Jahrhunderts, Leopold von Ranke, an, obgleich er sehr oft für die Romantik reklamiert worden ist. Doch berührt er sich mit ihr nur in einigen seiner geschichtsphilosophischen Prinzipien. Nach seiner tiefsinnigen und wohldurchdachten Lehre beruht das Eigentümliche einer jeden historischen Epoche in ihrer Idee, einer geistigen Potenz, die das Leben auf eine ganz bestimmte Weise abbildet und lenkt. Durch sie wird erst die innere Einheit der Epoche erzeugt. Aber die Ideen, durch welche menschliche Zustände begründet werden, enthalten das Göttliche und Ewige, aus dem sie quellen, doch niemals vollständig in sich. Wenn die Zeit erfüllt ist, erheben sich aus dem Verfallenden Bestrebungen von weiterreichendem geistigen Inhalt, die es vollends zersprengen. Das sind die Geschicke Gottes in der Welt. Die Ideen können nicht in Begriffen ausgedrückt, aber wahrgenommen, angeschaut werden. Es sind Kräfte, und zwar geistige Leben hervorbringende schöpferische Kräfte. Moralische Energien. Zu definieren, unter Abstraktionen zu bringen, sind sie nicht. Aber ein Mitgefühl ihres Daseins kann man in sich erzeugen. In ihnen ruht das Geheimnis der Weltgeschichte. Die Taten Gottes zu erkennen, ist die Aufgabe des Geschichtsschreibers. Indes, Rankes Ideenlehre ist nicht das Wesentliche an ihm. Die seltenen Eigenschaften, durch die es ihm gelang, einen ganz neuen Typ der Geschichtsschreibung zu schaffen, seine souveräne Objektivität, sein messerscharfes politisches Urteil, seine realistische psychologische Begabung, seine Fähigkeit, das historische Material aufs Feinste abzuwägen und vor dem Leser auseinanderzubreiten, verweisen ihn ins antiromantische Lager. Sein Ziel war, wie er einmal sagte, sein Selbst gleichsam auszulöschen. Es ist fraglich oder vielmehr nicht fraglich, ob dies überhaupt ein Ideal für den Historiker sein solle, und er hat es auch keineswegs erreicht, vielmehr ist seine Darstellung sehr spürbar von seiner Persönlichkeit imprägniert. Aber dass er es überhaupt aufstellen konnte, ist für seine Geistesart charakteristisch. Es ist ein modern naturwissenschaftliches Ideal. Die Eroberung der Außenwelt mit den Mitteln der exakten Methode und der empirischen Beobachtung. Es bedeutet die Übertragung des Glaubens an die siegreiche Kraft der Tatsachenanhäufung aus der Physik auf die Historik. Den Versuch, den ausschließlichen Respekt vor Akten und Fakten zum Leitpathos der Geschichtsschreibung zu machen. Und dazu kommt die fast völlige Politisierung der Geschichte, in die Ranke diese wieder zurückversetzt hat, was höchst unromantisch und zugleich höchst nachromantisch war. Es war gewiss eine entscheidende wissenschaftliche Tat und ein Fortschritt zur reineren und reicheren Erkenntnis, dass er die diplomatische Historik geschaffen hat. Aber er ist zum Teil selber das Opfer seines Fachs geworden, in dem der beständige Verkehr mit toten Gesandten, Ministern und Staatskorrespondenten ein wenig auf ihn abgefärbt und ihn selber zum Diplomaten gemacht hat, der stets vornehm, verbindlich, formvollendet, einen unsichtbaren Ordensstern auf der Brust, ein wenig zu sehr alles versteht. Und ins Große gerechnet, hat er sich nicht bloß auf die politische Geschichte beschränkt, sondern sogar vorwiegend auf die Geschichte der Regierungen, deren Taten bei ihm fast immer zu Recht bestehen. Kein Vorurteilsloser wird verkennen dürfen, dass hier nicht bloß Objektivität im Spiel war, sondern seine dauernde Gewöhnung an die Hofluft. Wir sehen hier wieder einmal, dass auch der überlegene Geist dem Zeitgeist tributär ist. Ein Geschichtsschreiber, der sich als psychologischer Porträtist an Schiller, als Sprachkünstler an Jakob Grimm und als Geschichtsdenker an Hegel messen durfte und in der historischen Intuition überhaupt keinen Rivalen hatte, musste im Zeitalter der Politik ein Biograf des Staates werden. Die französische Romantik. Ich sehe mich in einem Übergangszeitalter, sagte Stendhal. Und das heißt, in einem Zeitalter der Mittelmäßigkeit. Gegen diesen Geist der Mittelmäßigkeit opponierten die jungen Maler und Dichter der romantischen Schule in Frankreich. Schon rein äußerlich, mit ihren polnischen Schnürenröcken, grünen Beinkleidern, schreienden Westen, spitzen Zuckerhüten und feuerfarbenen Kalabresern. Sie war ebenso sehr Ausdruck wie Widerpart ihrer Zeit. Und dies machte sie zu einem komplexen Phänomen. Man darf sich vor allem nicht durch den Namen irrenführen lassen. Die französische Romantik war antiromantisch. Als romantisch könnte man in ihr nur ihre Leidenschaft für das Pittoreske ansprechen. Aber dieser Zug war allgemein französisch. Er verleugnet sich auch nicht in Epochen stärkster Entblutung des Lebens, Dichtens und Denkens. Man denke an das Zeitalter Ludwigs des 14. mit seiner Vorliebe für prunkvolle Musik, Dekoration, Rhetorik, an die Farbigkeit der Aufklärungsliteratur. Und er verträgt sich durchaus mit Rationalismus, indem er sich als logisch und architektonisch gegliederter Kolorismus äußert. Äußerlich geht die Tendenz auf das Mittelalter zurück. Aber auf die Stoffwahl kommt es niemals an, sondern immer nur auf die Apperzeptionsform. Die Gleichungen sind nicht so einfach, dass man ohne weiteres alle antikisch orientierten Kunstströmungen als klassizistisch, alle fürs Mittelalter Interessierten als romantisch, alle der Gegenwart zugewendeten als realistisch bezeichnen dürfte. Das Wort romantisch klingt deutlich an romanisch an. Und doch gibt es keine romanische Romantik. Nur ein einziges Mal sind innerhalb der französischen Literatur einige echte Romantiker aufgetreten. Es waren die Dichter um Maeterlinck, die durchwegs germanische Flamen waren. Das Urphänomen, von dem alle menschlichen Lebensäußerungen abstammen, ist das Verhältnis zu Gott. Der Romantiker ist religiös, der Romane ist klerikal oder atheistisch. Es hat natürlich auch auf slawischem und germanischem Boden zu allen Zeiten Klerikale und Atheisten gegeben, aber sie haben sich niemals zu repräsentativer Nationalbedeutung erhoben. Sie waren bestenfalls Zwischenereignisse. Umgekehrt sind religiöse Gestalten wie Luther und Bach, Fichte und Carlyle, Dostojewski und Nietzsche als romanische Gewächse unvorstellbar. Wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen, dass jeder Franzose ein Kartesianer und jeder Franzose ein Lateiner ist. Und dies verleugnete sich auch bei der französischen Romantik nicht im geringsten. Sie wendet sich mit Leidenschaft gegen den Klassizismus, aber nur gegen den ganz strengen der Boileauschen Hofetikette, gegen die drei Einheiten und die scharfe Trennung des Tragischen und Komischen, gegen die Sprachtyrannei der Akademie und den Absolutismus der Lully-Tradition, gegen die geometrische Bildkomposition und die Salonlandschaft, gegen das Versailles der Kunst, das noch immer nicht tot war. Sie war revolutionär in der Form, indem sie von der klassisch geschlossenen zur offenen überging, soweit dies einem Franzosen überhaupt möglich ist, und im Stoff, indem sie das pathologische, grauenhafte, grelle, disharmonische bevorzugte. Und vor allem war sie, im Gegensatz zur deutschen Romantik, revolutionär in der Politik. Oder richtiger gesagt, sie war politisch orientiert, jene gänzlich unpolitisch. Denn wenn etwas extrem unromantisch ist, so ist es die Politik. Hierin allein schon manifestiert sich die französische Romantik als Falschmeldung. Sie war ganz einfach, als heißer, sprühend elementarer Ausdruck des Zeitgeists Realismus, obschon natürlich, wie jeder künstlerische Realismus, ein transportierter und gesteigerter. Victor Hugo hat es im Vorwort zu Hernani mit aller wünschenswerten Klarheit ausgesprochen. Die Romantik ist in der Dichtung, was der Liberalismus im Staate. Und Delacroix sagte noch einfacher und noch deutlicher, qui dit romantisme, dit art moderne. Hugo, Dumas, Scribe, Sue. Als Geburtstag der romantischen Schule Frankreichs gilt der 25. Februar 1830. An diesem Tage fand, 5 Monate vor der Julirevolution, jene denkwürdige Hernani-Premiere statt, die, wie fast alle entscheidenden Uraufführungen, ein ungeheurer Theaterskandal war. Théophile Gautier trug seine berühmte rote Samtweste als Symbol des künstlerischen Konventionshasses und des politischen Radikalismus. Aber schon 3 Jahre vorher hatte Hugo in seiner Cromwell-Vorrede, von der Gautier sagt, sie erstrahlte vor unseren Augen wie die Gesetzestafeln vom Sinai, den Begriff des Romantischen aufgestellt. Es sei das Wirkliche, dieses aber entstehe durch die Kreuzung des Sublimen und des Grotesken, und das romantische Dram sei daher die Vereinigung von Tragödie und Komödie. Er verschmolz sie aber nicht eigentlich, wie dies erst am Schlusse des Jahrhunderts Ibsen und seiner Schule gelang, sondern setzte sie nebeneinander. Schon in dieser seiner Vorliebe für literarische Manifeste zeigt sich die gallische Lust an Programmatik und Regelhaftigkeit und noch mehr äußert sich dieser Rationalismus, dessen Leidenschaft für das Schrille, Bizarre, Widernatürliche, Wahnwitzige nur Maske ist, in Hugos kühler und klarer Komposition und in seinem bewussten und selbstbewussten Willen zur Tendenz. Hugo hat sein ganzes Leben lang Thesen angenagelt und in seiner zweiten Lebenshälfte wuchs er zum Nationalpropheten. Zugleich kulminiert in ihm das französische Dekorationsgenie. Seine Dichtungen sind glühende Tapeten, bezaubernde Koloraturen, großartige Atelierfeste, Meisterpartituren. Seine Dramen sind die packendsten Libretti, die je geschrieben wurden und bieten sich schon auf den ersten Blick der Instrumentation an, obgleich sie andererseits ihre eigentlich gar nicht mehr bedürfen. Ihre Sterne sind jene ewigen Figuren, ohne die die Oper nicht leben kann. Der edle Outlaw, der gegen die Gesellschaft lebt und ihre legitimen Verbrechen rächt, die edle Dirne, die neben ihr lebt und sich durch die große Liebe adelt. Die Handlung gehorcht der Opernlogik, der Humor ist aus der Opéra Comique. In seinen Romanen erscheint die Welt als Tollhaus, ähnlich wie bei Shakespeare und doch ganz anders, viel subjektiver, monomanischer gesehen als sadistische Fiebervision. Neben ihm errang der ältere Dumas, Scribe und Sue die breiteste Popularität. Der Abstand zwischen ihm und diesen wird in Frankreich nicht so stark empfunden wie bei uns. Doch wird die Literaturästhetik nicht von Professoren gemacht, die niemals Dichter und meistens nicht einmal Schriftsteller sind, sondern von den Künstlern und der Gesellschaft. Infolgedessen herrschen dort andere Maßstäbe. Man bewertet ein Drama nach der Art, wie es im Rampenlicht wirkt, und ein Buch nach dem Grad, wie es seine Leser hypnotisiert. Dumas schrieb mehr als 1/4000 Bände, hohle Attrappen, aber mit delikatem Konfekt gefüllt. Scribe verfasste die effektvollsten Operntexte der Welt. Die Stumme von Portici, Fra Diavolo, die Jüdin, Robert den Teufel, den Propheten, die Hugenotten, die Afrikanerin und wurde der Virtuose des modernen Intrigenlustspiels, der Pièce bien faite. Er besaß im höchsten Maße die paradoxe Gabe, die Welt nicht im natürlichen Licht der Sonne und des Mondes zu sehen, sondern im künstlichen des schreienden Scheinwerfers und der bunten Glaslaterne und die Menschen nicht als Naturwesen, sondern als Träger von Fettpuder, Perücke und Umhängebart. Außerdem war er einer der Ersten, die ihre Dramen ganz unverhüllt als Industrieartikel vertrieben. Er war nichts als der außergewöhnlich umsichtige und einfallsreiche Chef einer Galanteriewarenfabrik, in der die einzelnen Ressorts tadellos arbeiteten und ineinander griffen. Zahlreiche seiner Stücke sind Kompanieprodukte. Der eine erfand die Figuren, der andere die Verwicklungen, ein dritter den Dialog, ein vierter die Bonbons. Es ist bei dieser Veranlagung selbstverständlich, dass das Geld für ihn immer im Mittelpunkt des Geschehens steht. Nur fasst er seinen Helden viel harmloser und oberflächlicher als Balzac, indem er ihn einfach als den unwiderstehlichen Verführer schildert, dem alles erliegt. Was den berüchtigten Eugène Sue anlangt, so besaß er, wie wir schon im dritten Buche andeuteten, eine gewisse Ähnlichkeit mit Schiller. Nicht bloß in seiner Vorliebe für das Kriminalistische, Kolportagehafte und die Schwarz-Weiß-Technik, sondern auch in seiner Hinneigung zur ethischen und sozialen Tendenz. Auch über ihn kann nur unter der Optik des Gymnasialaufsatzes ein Verdammungsurteil gesprochen werden. Balzac und Hugo empfanden ihn als Konkurrenten. Die süßen Buntdrucke hingegen, in denen Murger das Pariser Bohème-Leben schilderte, sind für einen außerfranzösischen Geschmack heute kaum mehr erträglich. Lieber Professor Türschmann, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Haben Sie zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug? Nun, ich möchte sagen, zu ihm so wie zu anderen großen Kulturhistorikern oder enzyklopädischen Verfahren, die ich natürlich aus dem französischen Bereich besser kenne, da ich in der Romanistik tätig bin. Mit dem Problem, dass eine Kulturgeschichte wie bei Friedel etwas ist wie ein kommentiertes Lexikon, durch das man von Eintracht zu Eintracht geht, wo die größte Leistung des Autors vermutlich in der Verknüpfung der verschiedenen Einträge besteht und die alphabetische Folge, wie sie eigentlich üblich ist, zugunsten einer mehr oder weniger historischen Anordnung zurückgestellt wurde. Das ist das, was faszinierend ist. Das ist vielleicht aber auch das, wo die Grenzen des ganzen Projekts liegen. Es ist natürlich so, dass die Vielzahl, die Themen, die Friedel anspricht, nicht ausgebreitet werden können. Das ist ganz normal in einer solchen Kulturgeschichte. Und dass die große Kunst wahrscheinlich wohl darin bestünde, wenn ich es schreiben müsste, pointiert Dinge auszudrücken, die in ihrer Komplexität allein für sich gesehen bereits wahrscheinlich den Umfang bräuchten der ganzen Kulturgeschichte, die Friedel insgesamt geschrieben hat. Um ein Beispiel zu nehmen, das Verhältnis der Fotografie zur Literatur wäre eigentlich ein ganz interessantes Beispiel gewesen, was Friedel lang und breit hätte behandeln können. Vielleicht aber nicht konnte, weil er noch nicht so viel darüber wusste, was man für eine Beziehung zwischen beiden herstellen konnte. So passiert etwas Merkwürdiges in dem Abschnitt, den ich vorgelesen habe, dass beide Dinge oder beide Künste, sagen wir mal, der Fotografie und die Kunst der Literatur genannt werden, nebeneinander gestellt werden, aber nicht aufeinander bezogen werden, obwohl das zeithistorisch sehr viel Sinn gemacht hätte. Sie haben sich als Romanist, als Sprachwissenschaftler einen Abschnitt gewählt, in dem es sowohl um französische Autoren geht, als auch eben sehr stark um naturwissenschaftliche Entdeckungen und Entwicklungen. Sie bewegen sich auch ein bisschen an dieser Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft? Ja, da muss man natürlich sehen, was ich tue, was Friedel tut und was im 19. Jahrhundert geschehen ist, sind unterschiedliche Dinge. Zum einen bin ich vor allem natürlich mit der Literatur beschäftigt, aber auch vor dem Hintergrund einer mediengeschichtlichen Entwicklung im 19. Jahrhundert. Und diese mediengeschichtliche Bedingung ist nichts anderes als die materiellen Bedingungen von Literatur und Kunst und Kultur im Allgemeinen überhaupt. Das Spannende an dem Abschnitt hier ist eigentlich, dass beides aufeinander trifft. Wo er an einer Stelle eben sagt, wir haben es hier mit Naturwissenschaften zu tun und der Physik, mit der Geschichtsschreibung, der Fotografie, der Literatur und der Musik. und wo es ihm für ihn kein Problem ist, alles nebeneinander zu stellen. Das ist in der Tat sehr spannend, weil es wie ein Aufzeigen von möglichen Erklärungen zwischen all diesen Komponenten ist, quasi wie ein Herstellen von Leerstellen, wenn Sie so wollen, die den Brückenschlag zwischen Fotografie, den technischen Möglichkeiten der Ablichtung, der Kamera Obscura ihrer Geschichte, der Telegrafie, der Kommunikationstechniken in dieser Zeit und der Literatur und Kunst herstellt und natürlich auch der politischen Landschaft, die in dieser Zeit eine ganz besondere war. Sie haben Friedell lexikalische Qualitäten unterstellt. Darf ich daraus schließen, dass Sie sein Urteil teilen? Also zum Beispiel das Urteil, dass die französische Romantik eigentlich antiromantisch sei? Ja, das ist trotz der Kürze ganz schlau und eigentlich auch sehr schlagkräftig, finde ich. Das Komplizierte an der Romantik ist ja in der französischen Tradition tatsächlich, was er auch feststellt, ganz knapp und pointiert, dass sie politisch ist. Politisch bedeutet ja doch für viele immer auch, dass es sich um kollektive Bewegungen handelt, um Ideologien. Das, was allerdings Hugo schon mit der Romantik anführt, dass es um den Liberalismus geht, ist eigentlich auch die Möglichkeit zum politischen Denken. Der Einzelne, und das heißt in diesem Fall, der einzelne Autor der Romantik beginnt für sich selbstständig zu denken und daraus auch politische Ideen zu entwickeln. Das ist auch die merkwürdige Position, die ja Heine eigentlich einnimmt, der nun gar nicht hier vorkam, aber der in dem Kapitel vorkommt, weiter hinten. Und Heine sicher ist nicht ohne Zufall nach Frankreich gegangen, wo er ja in dieser merkwürdigen Stellung zwischen politischem Engagement, essayistischem Schreiben und einer tief romantischen Haltung hin und her schwankt. Ich glaube, das ist aber kein Schwanken, sondern das ist die Bedingung der Möglichkeit des politischen Denkens in Frankreich gewesen, sich abzusetzen vor allen Dingen vom langweiligen Mittelmaß, wie es mit Stendhal dort gesagt wurde, das heißt eine Pointierung zu finden der persönlichen eigenen Position. Es ist interessant, dass der Liberalismus, der heute nicht unbedingt immer nur positiv genossen wird, dass der Liberalismus durchaus positive Konnotationen hatte. Er war zwar natürlich ein materialistisches Gebaren des Bürgertums, das heißt ein Kampf der Besten gegen die Besten, das Ringen um Marktanteile oder dergleichen. In der Kunst und der Kultur war es aber auch die Möglichkeit, tatsächlich eigene Wege zu gehen und die Konventionen in der Literatur zu verlassen. Um ein Beispiel zu nennen, der Eugène Sue, den hier Friedel erwähnt, allein dass er ihn erwähnt, ist schon eine große Leistung, ist ein bemerkenswerter Autor dahingehend, dass er vom Sittenroman kommt, der sehr, wie soll man sagen, eine Nabelschau der Figuren ist, über den Feuilletonroman dann schließlich zum politischen Roman kommt, was dann schließlich dazu führt, dass er Frankreich auch verlassen muss. Das ist, glaube ich, aus Sicht der deutschsprachigen Kultur schwer nachzuvollziehen. Wer den Feuilleton-Roman beispielsweise nimmt, wo Sue der eminente Vertreter war und auch noch immer ist und kaum untersucht ist im Vergleich zu den anderen großen französischen Autoren der Zeit, der muss eigentlich mal auf der deutschsprachigen Seite gucken, wen es da gab in der Zeit, der etwas Ähnliches gemacht hat. Und ich beziehe mich da vor allen Dingen auf Georg Werth, die Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapanski, 1848-49 in der Rheinischen Zeitung veröffentlicht, die ja von Karl Marx herausgegeben wurde. Nachdem Marx vertrieben wurde aus dem preußisch beeinflussten deutschen Staatenverbund, konnte dieser Feuilletonroman nicht veröffentlicht werden. Das bedeutete aber auch den Abbruch einer literarischen Tradition, die das Medium Tageszeitung zur Verbreitung von unendlichen Geschichten benutzte, um tagesaktuelle Politik in die Literatur zu integrieren. In Frankreich lief das weiter. Allerdings war der Kampf mit der Zensur gegeben, aber er verlief nicht so radikal wie im deutschsprachigen Bereich. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, weswegen aus der Sicht der damaligen Autoren, die sich in den deutschen Kleinstaaten bewegten, die ja dann nach 48 mehr oder weniger miteinander vereint wurden, und einen Unterschied machte, wenn man in Frankreich war. In Frankreich konnte man Lücken finden aufgrund des Liberalismus, wo man frei denken konnte. Und im Laufe der Abfolge dieser meandernden, riesigen Romane von mehreren tausend Seiten tagespolitische Ideen mit integrieren konnte. Und das ist ganz interessant, auch zu einer Form von Interaktivität, ich möchte das wirklich so nennen, finden konnte, die man immer heute dem Internet zugute spricht. Leserbriefe wurden von den Verlagen oder Zeitungsverlagen gesammelt und die Autoren waren angehalten, auf sie zu reagieren. Und in dem Moment veränderte der Roman völlig seine Gangart oder seine thematische Ausrichtung. Das war eigentlich eine Frühform des auf Papier niedergeschriebenen Bloggings. Wenn Sie so wollen, kann man das sagen. Wobei natürlich der Autor als Blog-Teilnehmer das Ganze versuchte, doch in eine Narration zu gießen, mehr oder weniger. Also es gab eine Redaktion und man könnte auch sagen eine Zensur. Natürlich. Wenn Sie so wollen, ja. Gut, das ist heute, glaube ich, nicht sehr viel anders. Ist auch teilweise notwendig, weil Blogs ja sonst unter Umständen, wie wir wissen, aus dem Ruder laufen können. Und dann sehr schnell auch strafrechtlich Relevantes sich darin finden kann. Eine der Leistungen von Friedell ist jetzt neben der Reihung und seiner Sprachkraft ist auch das sehr prononcierte persönliche Urteil, das er jeweils fällt, im Guten wie im Schlechten, also positiv Hugo. Dumas zum Beispiel bezeichnet er als Lieferant sehr nett und luxuriös verpackter Bonbonieren, die aber letztlich eigentlich nur kleine Süßigkeiten sind. Würden Sie dem auch zustimmen? Ja, wie gesagt, ich würde Friedell da eher loben. Also ich glaube, es ist nicht so eine radikale Kritik. Natürlich hat er recht, dass er von einer industriellen Produktion von Kunst und Kultur ausgeht in dieser Zeit. Was man sehr schön hätte verbinden können mit der apparatetechnischen Entwicklung beispielsweise in der Fotografie. Weil Sack hat da viel drüber nachgedacht. Aber was ihm doch gelingt am Beispiel von Scribe ist, dass er es schafft, ohne es ausdrücklich zu sagen, über die, und ich nenne es jetzt mal ganz unromantisch, die Produktion von Literatur nachzudenken, ohne dass er auf eine Kategorie wie den Autor als Genie zurückgreift. Und das ist ja etwas, was eigentlich ganz unromantisch ist. Denn der Autor und, wie ich eben sagte, das Individuum, was entdeckt wird in Zeiten des Liberalismus, ist ja eine Erfindung in dieser Zeit und in Frankreich viel gefeiert. Dieses Genialische, was die angeblich haben. Er sieht, dass es da Produktionen nebeneinander gibt im Bereich dessen, was man als französische Romantik bezeichnen könnte, die trotz ihrer arbeitsteiligen Herstellung etwas in sich bergen, was Wirkung zeitigt. Und das sagt er tatsächlich auch ganz interessant. Er sagt, was in Frankreich zählte, war die Wirkung der Kunst und Kultur. Das ist eigentlich eine fantastische Idee, weil er damit etwas vorwegnimmt, was man später Rezeptionsästhetik genannt hat. Und in dieser Zeit meine ich, wie Friedell, also was er für einen Hintergrund hatte, absolut unüblich war, sozusagen rezeptionsgeschichtlich zu argumentieren. Man muss ihm zugute halten, dass er natürlich nicht über Material verfügte, wie es die heutigen Archive beispielsweise in Paris anbieten, als Reaktion auf die Kunst. Aber nehmen wir mal an, um auch mal auf die Malerei einzugehen, Delacroix. Delacroix hat viele Bilder gemalt, die einen gegenwärtigen zeitgenössischen politischen Kontext hatten, im Sinne dessen, dass er sich auf sensationelle Ereignisse bezog, die dem Fait divers entsprechen, wie man es dann später nannte in den Zeitungen, und das riesig groß in bunten Farben darstellte. Ich finde es fantastisch, dass Friedell das keineswegs verurteilt. Und wenn man jetzt mal die Verbindungen wieder zwischen den Künsten herstellt, die Friedell nicht so ausarbeitet, die er aber vielleicht, wenn er mehr Zeit gehabt hätte, mal noch hätte einarbeiten können, dann hätte man ihm zusagen können, irgendwie, dass er vielleicht mal Delacroix mit den Schriftstellern in Verbindung bringt, beispielsweise mit einem der wenigen Autoren, die er nämlich selber nennt, die die maritime französische Literatur erfunden haben, Eugène Sue. Eugène Sue schreibt einen Roman aus der Anregung eines Bildes von Delacroix. Um das Beispiel zu nennen, weil er redet hier auch von Schrecken, von grauenhaften Dingen, die die Leute faszinierten, von dem Spektakel in dem Sinne auch. Als Delacroix davon erfährt, dass ein Schiff vor der afrikanischen Küste sinkt, das die Méduse heißt, wird er dazu angeregt, ein Gemälde zu machen der Überlebenden, die sich auf einem Floß gerettet haben. Das an sich ist noch nicht so besonders. Von den vielen 100 Besatzungsmitgliedern bleiben 15 über, und zwar nur deshalb, weil sie den Rest auf dem Floß aufgespeist haben. Diese Form von Kannibalismus war natürlich grauenhaft, weil sie auch die Frage stellte nach den Grenzen von Zivilisation in bestimmten Momenten. Sue hat genau diesen Moment in dem Bild gesehen und schreibt deswegen seinen großen Seefahrerroman Die Salamandre, was der Name eines Schiffs ist, wo genau dasselbe passiert, wo er das in der Literatur ausfaltet. Das Komplizierte ist jetzt, wie anschaulich darf eigentlich politische Berichterstattung in literarischer Form sein? Wie plakativ darf sie sein? Wie wirksam, wie sehr darf sie, um es mal neudeutsch zu sagen, clashen, richtig und einschlagen auf das Publikum? Was ich an Friedel dabei sehr gut finde, ist, dass er das anscheinend dem französischen Publikum zugesteht, dass es das genießen darf. Er sieht auch, und das ist ganz bemerkenswert in diesem Abschnitt, eine wichtige Stellung im Theater. Er redet ja immer wieder vom Drama, auch in Bezug auf Hugo. Und dieses Drama ist ja eine Aufführungskunst. Und wer sich ein bisschen um die Aufführungsgeschichte in dieser Zeit in Frankreich bemüht, der weiß, diese Geschichten, diese Aufführungen waren extrem opulent. Das heißt, was er als Koloration bezeichnet, als Dekor, was ganz rational, und zwar im Sinne einer Literature industrielle, wie das Sainte-Beuve meinte, produziert wurde, nämlich mit Kulissen, in denen sich der Wald bewegte, in dem sich Wellen bewegten und wo die Figuren oder Darsteller in extrem plakativen, kritischen Situationen dargestellt wurden, das lehnt er keineswegs ab. Und das finde ich eine ganz beachtliche Leistung in dieser Kulturgeschichte. Aus Ihren Worten entnehme ich, dass Sie der Ansicht sind, dass dieser Text auch runde 80 Jahre nach seinem Erscheinen durchaus noch lesenswert und interessant ist. Auf jeden Fall. Ich finde zum Beispiel bemerkenswert, wie es ihm gelungen ist, ich meine, die Arbeitszeit daran an der Kulturgeschichte war sehr lang, Verbindungen herzustellen zwischen dem deutschsprachigen Bereich und dem französischen Bereich. Er erwähnt Schiller, er erwähnt Jakob Grimm, er erwähnt Hegel und sieht überhaupt kein Problem hier, das in eine Verbindung zueinander zu stellen. Ich bin da irgendwo drüber verblüfft, weil er irgendwo, es gelingt ihm, Rationalität und Kartesianismus im weitesten Sinne zu verbinden mit der Opulenz des Ausdrucks. Und diese beiden Seiten sind ja für viele eigentlich nicht miteinander vereinbar. Das heißt, in der Literatur, Malerei, in der Theaterkunst auch, gilt es eigentlich aus einem aufklärerischen Sinne auch immer nüchtern zu sein. Und was Friedel sehr gut erfasst hat aus einer Sicht des aus dem deutschsprachigen Bereich, ist, dass das sehr wohl vereinbar ist. Was er aber nicht tut, ist interessanterweise oder noch vielleicht nicht kann, ist eine Gesellschaftskritik daraus zu erkennen, die ihm gestattet zu sagen, dass es sich ja hier um eine Rationalisierung von Kunst handelt, in dem Sinne auch ihrer Vermarktung. Er sagt das zwar auch, aber er stellt nicht den Nexus im Grunde her zum Liberalismus, der für dieses bürgerliche Zeitalter, das das 19. Jahrhundert ja ist, so entscheidend ist. Und was dabei auch bemerkenswert ist, dass er eigentlich, was er einmal tut, ein wenig auf der wortspielerischen Ebene Romantik mit Romanisch in Verbindung setzt, aber den dritten Teil, den man als Romanist in Bezug auf das 19. Jahrhundert immer nennt, den Roman nicht erwähnt. Das 19. Jahrhundert ist das Zeitalter des Romans, des ungezügelten Erzählens, der Suche nach einer literarischen Transparenz, wo man nicht mehr versucht, das Wort oder den Stil in den Vordergrund zu rücken, sondern im Grunde versucht, das Publikum zu vereinnahmen. Wir würden fast reden davon, dass wir eine literarische Vorform der Immersionsmedien haben, wie sie heute Videospiele liefern. Im Grunde wurde das versucht im Theater, in der Oper, in der Opera Comique auch, das Publikum zu faszinieren und zu überwältigen. Und das wirkt, ja würden wir sagen, vielleicht barock oder in der Folge romantisch, war aber kalkuliert. Und das spürt man bei Friedel, dass er diese beiden Dinge sieht, auch die Rationalisierung, nicht im Sinne einer aufklärerischen Komponente, sondern in einer produktästhetischen oder produktionstechnischen Variante, dass die Rationalisierung es gestattete, tatsächlich perfekte Produkte herzustellen im Bereich der Kultur, die einen extrem hohen Impetus auf das Publikum hatten. Ich finde es schön, dass eigentlich so etwas noch einmal besprochen wird. Friedel ist nämlich etwas, oder seine Kulturgeschichte macht etwas, was eigentlich doch, wenn man drüber nachdenkt, kein anderes Medium so erfüllen kann. Weder das Wörterbuch noch Wikipedia, aber auch nicht die Einzelanalyse. Es ist der Mut eigentlich dazu, sich kommunikativ in der Schriftsprache Linien zu ziehen. Viele haben ja geglaubt, dass die Universalgeschichten, das betrifft die Literatur, genauso wie die Filmgeschichten, die Theatergeschichten, eigentlich passé sind. Die Grundwerke sind geschrieben, die kanonisierten Werke sind beschrieben, sind analysiert. Es geht jetzt nur noch um Spezialistentum und spezialisierte Publikationen, beziehungsweise man nimmt eine große Community wie das Internet und deren Nutzer und jeder trägt etwas dazu bei und das wäre nicht zu toppen. Die synthetisierende Leistung, die ist so mutig an Friedel und gerade das Assoziieren eigentlich, was mir aber gut recherchiert zu sein scheint. Also ich würde nicht behaupten können, dass er hier Dinge, das ist ganz erstaunlich, auch an anderen Stellen, wenn man es stichpunktartig tut, dass er Dinge verkündet, die nicht wahr wären, sondern die in ihrer Pointierung eher zur Diskussion reizen. Und das ist eigentlich das Fantastische, weswegen es nach wie vor die Mühe wert ist, Friedel zu lesen. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Radha Anjali und Jörg Türschmann. Die nächste Ausgabe können Sie Donnerstag, den 12.07.2012, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.